Nach diesem verließ er Athen und ging nach Korinth. Und er traf einen Juden namens Aquila, aus Pontus stammend, der kürzlich von Italien hergekommen war, samt seiner Frau Priscilla, aus Anlass des Ediktes des Claudius, dass alle Juden Rom verlassen sollen, besuchte sie, und weil er das gleiche Gewerbe trieb, blieb er bei ihnen und sie arbeiteten zusammen. Sie waren nämlich Zeltmacher von Gewerbe. Er sprach aber in der Synagoge jeden Sabbat und gewann Juden und auch Griechen. Wie nun Silas und Timotheus von Makedonien hier eintrafen, war Paulus in vollem Eifer am Worte, indem er den Juden bezeugte, dass Jesus der Christus sei. Da sie sich aber dagegen auflehnten und lästerten, schüttelte er seine Kleider aus und sagte zu ihnen: Euer Blut auf euren Kopf. Ich bin unschuldig. Von nun an werde ich zu den Heiden gehen. Und er ging von da hinüber in das Haus eines Mannes mit Namen Titius Justus, eines von denen, die zur Gottesfurcht hielten, dessen Haus an die Synagoge stieß. Der Synagogenvorsteher Crispus aber mit seinem ganzen Haus wurde gläubig an den Herrn, und viele Korinthier, die das Wort hörten, glaubten und ließen sich taufen. Der Herr aber sprach zu Paulus bei Nacht im Gesicht: Fürchte dich nicht, sondern sprich und schweige nicht. Denn ich bin mit dir und niemand soll dir etwas anhaben zu deinem Schaden. Denn mein ist ein großes Volk in dieser Stadt. Er saß aber ein Jahr und 6 Monate unter ihnen das Wort Gottes lehrend. Da aber Gallio Prokonsul von Achaia war, erhoben sich die Juden einmütig wider den Paulus und brachten ihn vor den Richtstuhl, indem sie sagten: Dieser verleitet die Leute zu ungesetzlichem Gottesdienst. Als nun Paulus den Mund auftun wollte, sagte Gallio zu den Juden: Handelte es sich um ein Verbrechen oder Vergehen, ihr Juden, so hätte ich euch von Rechts wegen angenommen. Geht es aber nur Streitfragen an, die eure Lehre, Namen und Gesetz betreffen, so möget ihr selbst zusehen. Darüber will ich nicht Richter sein. Und er wies sie fort vom Richtstuhl. Sie fielen aber alle hier über den Synagogenvorsteher Sosthenes und schlugen ihn in der Nähe des Richtstuhls, und Gallio bekümmerte sich nicht darum. Paulus aber, nachdem er noch längere Zeit geblieben, sagte den Brüdern Lebewohl und fuhr ab nach Syria, und mit ihm Priscilla und Aquila, der sich in Kenchrea hatte das Haupt scheren lassen, denn er hatte ein Gelübde. Sie langten aber in Ephesus an, und hier verließ er jene, er selbst aber ging in die Synagoge und sprach zu den Juden. Auf ihre Bitte aber, dass er länger bleiben möge, ging er nicht ein, sondern er verabschiedete sich und sagte: Ich muss durchaus das bevorstehende Fest in Jerusalem feiern. Ich werde ein andermal wieder bei euch einkehren, so Gott will, und fuhr von Ephesus ab, und da er nach Caesarea kam, ging er hinauf, begrüßte die Gemeinde und ging dann hinunter nach Antiochia. Und nachdem er sich eine Zeit lang hier aufgehalten, zog er aus und durchzog nacheinander das galatische Land und Phrygien, und stärkte alle Jünger. Es kam aber nach Ephesus ein Jude mit Namen Apollos, ein Alexandreiner der Herkunft nach, ein gelehrter Mann, der stark war in den Schriften. Dieser hatte Unterricht in der Lehre des Herrn erhalten und redete brennenden Geistes und lehrte treulich von Jesus, kannte aber nur die Taufe Johannes, und derselbe fing an offen aufzutreten in der Synagoge. Da ihn aber Priscilla und Aquila hörten, nahmen sie ihn zu sich und setzten ihm die Lehre noch genauer auseinander. Da er aber Lust hatte, nach Achaia zu reisen, ermunterten ihn die Brüder und empfahlen ihn den Jüngern brieflich zur Aufnahme. Dort eingetroffen förderte er die Gläubigen nicht wenig durch die Gnade. Denn er überführte eifrigst die Juden in schlagender Weise öffentlich, indem er aus den Schriften bewies, dass Jesus der Christus sei.